1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit sehr kleiner Verspätung melden wir uns und wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freithemennacht. Heute auch wieder, wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und schon geht es sofort los mit Jane oder Jane? Nee, Jane, ne? Nein, Jane bitte. Jane! Jane, Jane 35 Jahre. Richtig. Jane, weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil ich ein Problem habe mit einer seltenen Krankheit, die Paruresis heißt. Mhm. Erklärst du sie uns? Ja, ich versuche mal. Das soll eine psychische Entleerungsstörung sein. Also mir ist es unmöglich, pinkeln zu gehen auf fremden Klos. Und mittlerweile ist es so schlimm geworden, dass es zu Hause auch nicht mehr geht. Eine psychische Entleerungsstörung, das habe ich auch noch genau. Nie gehört. Ja, dir ist, ich hab's geahnt. Dir ist es unmöglich, auf fremden Toiletten Pipi machen zu gehen. Genau. Und das, auf fremde Toiletten geht seit Jahren schon gar nicht mehr, das habe ich nie wieder versucht. Aber es ist so schlimm geworden, dass es zu Hause auch nicht mehr geht. Besteht diese Hemmschwelle auch bei dem anderen Geschäft? Nein. Nein? Nein, es geht, nein. Es geht nur um Pipi machen. Ja. Ach. Aber ich muss immer. Wie, du musst immer? Ja, egal wie viel, wie wenig ich trinke, ich muss einfach immer. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann. Du hast das Gefühl, du musst immer zur Toilette. Ja, ich habe nicht nur das Gefühl, ich muss dann auch. Trinkst du denn viel? Nein, nicht mehr. Vielleicht einen halben Liter schaffe ich am Tag. Aber dann muss man doch auch nicht immer, wenn man dann auch. Das sagt mir jeder. Aber du musst, da kommt aber nicht viel raus, wahrscheinlich. Aber der Blasendruck ist riesig. Und das ist genauso schwierig jetzt auch zu Hause, dass du es nicht mehr kannst? Wenn ich Besuch habe. Jetzt, wo ich alleine bin, da geht's. Ist okay, ja. Ach so, wenn du Besuch hast. Ich habe auch nur noch zwei Freunde, die kommen dürfen, aufgrund dessen. Was ich ganz, ganz interessant finde, ungewöhnlich, ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass bei dem großen Geschäft du eine noch größere Hemmschwelle hast, dass irgendwo außerhalb der Wohnung zu machen, aber das geht. Ja, aber beim großen Geschäft wird es ja vielleicht darum gehen, sich zu schämen, keine Ahnung. Mhm. Aber ich schäme mich nicht, aufs Klo zu gehen. Ich weiß nicht, was es ist. Wie lange hast du das schon? Ich würde mal behaupten, 20 Jahre. 20 Jahre schon? Ja. Also in der Kindheit fing das an? Ja. Ich weiß noch ganz genau, wenn wir, also ich denke, ich kann so bis 6 zurückdenken. Mhm. Dass ich in der Grundschule nie auf dem Klo war. Mhm. Nie. Mhm. Ich wusste nicht mal, wie das aussieht. Mhm. Und ja, zu Hause, wenn wir Besuch hatten, war schwierig, ganz, ganz schwierig. Wenn es früher so war, oder es heute ja genauso noch ist, wenn du, versuch es mir mal genau zu beschreiben. Du hast zu Hause Besuch, jemand relativ Fremdes ist da und du musst dringend zur Toilette. Ich versuch's gar nicht erst. Dann versuche ich, denjenigen rauszuekeln. Wenn das ein relativ Fremder ist, der das nicht weiß. Ich versuche mir das genau gerade vorzustellen. Wenn du dann doch zur Toilette gehen würdest, was geht da in deinem Kopf ab? Beschreib mal die Gefühle. Also sollte ich versuchen, zum Klo zu gehen, ich gehe ja schon mit dem Gedanken hin, es klappt eh nicht, dann kommt Herzrasen. Herzrasen? Ja. Ja, Puls. Mhm. Ja, und Schwitzen. Mhm. Und dann ist dicht. Ich kann mich da hinsetzen, ich kann Wasser anmachen, ich kann machen, was ich will. Mhm. Also es ist nicht die Vorstellung, dass der Fremde vielleicht irgendwas hören könnte von dir. Nee, das könnte man, dem könnte man ja aus dem Weg gehen. Da könnte man ja, keine Ahnung, wie viel Klopapier ins Klo wollen. Ja, oder Wasser laufen. Genau, da wird jetzt, genau, Wasser laufen. Das hat früher auch geklappt, aber heute gibt es einfach keinen Trick mehr. Es ist die Tatsache, dass jemand, einfach das Wissen, dass jemand in der Wohnung sich befindet, in deiner Umgebung. Ja. Das dich bremst. In dem Moment, wo diese fremde Person rausgeht und du würdest die Tür in das Schloss fallen hören, sodass diese Person draußen ist, dann... Dann bräuchte ich trotzdem erst wieder. Müsste ich erst mal runterkommen. Achso, dann bist du noch so angespannt und aufgeregt? Total. Wenn du das quasi jetzt dein ganzes Leben hast, bist 35 Jahre alt. Ja, ich weiß. Hat das doch eine irre Auswirkung auf deinen Alltag? Welche Auswirkung? Ich habe keinen Alltag mehr. Wie lebst du denn? Also seit 9 Monaten bin ich ja krankgeschrieben. Wegen dieser Angelegenheit? Wegen dieser Angelegenheit, weil einfach nichts mehr ging. Das ist irgendwann letztes Jahr mal ausgeartet. Was heißt ausgeartet? Dass auf einmal nichts ausgeartet hieß, dass es auch mit mir alleine nicht mehr ging. Ach so. Mhm. Ich habe alle weggeschickt, war dann alleine, habe bestimmt eine Stunde versucht, aber ging nicht. Aber das hast du so einigermaßen wieder im Griff, dass du alleine kannst? Ja. Ja. Ja. Konntest du überhaupt mal einem Beruf nachgehen früher? Ja, ich habe immer in Spätschicht gearbeitet, in Firmen, die dann immer nur eine Schicht am Laufen hatte. Es waren immer große Firmen, meistens Fleischereien. Und in der Spätschicht waren wenig Leute und dann bin ich grundsätzlich dann aufs Klo gegangen, wenn wir am Arbeiten waren, also wenn wir keine Pause hatten. Ich habe mir das immer schon so passend gelegt. Das heißt, du hast ja wirklich den Job so eingerichtet, genau, um dann zur Toilette gehen zu können. Genau. Wie ist das, wenn du mal im Urlaub warst, unterwegs warst? Mit meinem Ex-Freund früher sind wir oft nach Spanien gefahren, aber das ist auch schon bestimmt 8 Jahre her zuletzt. Und da hat das noch so geklappt, wenn man 2 Tage vorher nichts getrunken hat, dann hat man diese Flugzeit hat man ausgehalten. So 6-7 Stunden ging es dann ohne. Aber das musste alles eingeleitet werden dann? Das war alles pure Berechnung. Wenn du gerade sagst, es gab Zeiten, wo du auch selbst wenn du alleine warst, nicht konntest, aber vielleicht doch dringend musstest, weil du doch eine ganze Menge getrunken hattest oder weil sich viel angesammelt hat, ist es doch unglaublich gefährlich, wenn man da nicht geht. Ja, ist ja auch nur einmal so gewesen, dass es mit mir alleine auch nicht ging. Und hast du dich da... Ja? Ja, meine Schwester hat mich dann ins Krankenhaus gefahren. Ach so, also genau. Nein. Darauf wollte ich hinaus, ja. Genau, Krankenhaus gefahren, da musste ich das... Schilder, was mir viel zu lange gedauert hat, weil ich ja voll war, wie nur was. Dann habe ich einen Katheter gekriegt, dann haben sie mir 1000 Fragen gestellt und untersucht, wegen organischen Leiden. Hatte ich natürlich nicht, wusste ich ja vorher, dass das der Kopf ist. Ja, und dann bin ich in so eine Psychoklinik da gekommen. Was war denn das für ein Gefühl für dich, als du dann diesen Katheter bekommen hast und dann lief es? Wie war das für dich? Da war ja auch dann jemand anders dabei. Oh, ich weiß da gar nicht mehr. Ja, da war jemand anders dabei, aber das war meine Schwester und das waren Ärzte. Das war dann nicht so schlimm und das war im Krankenhaus. Ja, ich war einfach, glaube ich, nur glücklich, dass raus war. Du hast im Moment keine Beziehung? Nee, seit 5 Wochen nicht mehr. Der letzte ist auch aufgrund dessen gegangen. Seit 5 Wochen? Ja. Ja. Kommt alles dazu. Ja. Geht doch mal zurück nochmal in die Vergangenheit. In die Zeitzone so ungefähr, als das angefangen hat. Ist da in deinem Leben etwas Besonderes geschehen? Nein, ich habe schon so viel zurückgedacht, weil man ja sagt, psychosomatische Sachen haben was mit der Vergangenheit zu tun. Ich habe nie was Schlimmes erlebt. Alle wollen immer ganz, also ich war ja beim Psychologen, ich war bei 2 Psychotherapeutinnen, die wollen immer alle auf sexuellen Missbrauch oder so hinaus. Nein. Gar nichts, dieses ist definitiv nicht so. Und sowas denke ich nicht, dass man das vergessen könnte. Ja, kann man vielleicht auch. Aber das müssen wir dann, okay, hier, dann nicht, hier nicht vertiefen. Gibt es denn darüber hinaus auch noch andere zwanghafte Störungen, die du nicht hast? Null. Sonst bist du eigentlich eine gesunde Frau. Ja, ich habe einen Tick im Bett. Ich darf die Füße nicht unter der Decke herstecken. Manchmal überlege ich, ob das auch ein Tick ist. Achso. Also die Füße müssen immer in der Decke sein. Achso. Aber ob das jetzt ein Tick ist. Ja, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Haben ja, vielleicht viele, aber man also weiß nicht. Genau. Wobei man natürlich in so einem Fall alles berücksichtigen muss und ein Fachmann muss das alles bedenken. Ja, ich habe auch jetzt schon so viele Klinikbögen da ausgefüllt. Also bisher, im Klartext, bisher sind alle Psychologen oder Psychiater, mit wem du auch Kontakt hattest, sind gegen Betonmauern gelaufen. Ja, was heißt, sind gegen Mauern gelaufen. Also die, der haben Psychologe hat mir gesagt, Klinikaufenthalt. Bei 3 Kliniken habe ich mich beworben, hatte auch diese Vorstellungsgespräche da, ist aber daran gescheitert, dass ich ohne Katheter kommen soll. Und das ist nicht möglich. Ach so, das heißt, wenn du in eine Klinik gehen würdest, geht das nur mit einem Katheter? Genau. Ich gehe da jetzt mal von aus, weil die mir ja jedes Mal sagen, ich würde da auch gar nicht ohne hinkommen, weil das waren bis jetzt alle weit weg. Aber weil die mir ja sagen, ach man, jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, also das ist ja schon eine Aussage. Du kannst in eine Klinik nur hinkommen und auch vielleicht die erste Zeit nur sein, wenn du einen Katheter hast, weil du sonst sonst geht überhaupt gar nichts mehr, weil du ja, sonst komplett blockiert genau. bist. Ja? Genau, bin ich auf jeden Fall. Es gab auch noch kein Gespräch mit einem Psychologen, Psychiater, wem auch immer, der vielleicht so in eine Richtung gegangen ist, wo du sagen könntest, das könnte es eventuell sein. Nein, nichts, null. Du stehst mit deiner Veranlagung, mit deiner Erkrankung auch selbst vor einem Riesenrätsel. Ja, und ich habe mich ja selber schlau gemacht im Internet, nachdem ja jeder Psychologe, jede Klinik, jede Psychotherapeutin gesagt hat, die haben das noch nie gehört, aber es gibt ja zwei Kliniken, die es behandeln, eine in Düsseldorf und eine in Münster, aber die sind privat. Mhm. Das habe ich der Krankenkasse vorgeschlagen, aber daraufhin kamen immer nur andere Kliniken. Verstehe. Hast du eigentlich, abgesehen von dieser Sache, ein schönes Leben gehabt bisher? Aufgrund dieser Sache? Nein, sonst ja. Ja, ich meine, wir klammern also das mal. Was ich hatte, ja. Mhm. Ja, war schön. Auch gute Beziehungen, gutes Elternhaus. Gutes Elternhaus. Alles eigentlich im Lot. Gute Beziehung, auch wenn der Typ ständig fremdgegangen ist, war für mich trotzdem gut, war in Ordnung. Liegt ja auch nicht daran, weil das Problem gab es vorher. Ja, genau. Das hast du ja gerade so erzählt. Jane, heute Nacht habe ich eine Psychologin hier, die ist Psychoanalytikerin. Mhm. Das finde ich sehr, sehr passend und sehr, sehr guten Zufall, dass die Heide heute hier ist. Mhm. Die hat das Gespräch mitgehört. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was sie dir jetzt gleich sagen wird. Sie wird dich gleich anrufen und dich beraten, was du tun kannst, woran es liegen wird, das wird sie jetzt auch nicht sagen können, aber ja, sie wird dich jetzt vielleicht gut beratend in einen Weg weisen, der dir hoffentlich ein wenig weiterhilft. Ich würde es dir sehr wünschen. Ah, danke schön. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von der Heide zurückgerufen. Dankeschön. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss, Jane. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Unsere Nummer für euch, kostenfreie Nummer, oder mailt uns domian@wdr.de. Bitte mailen mit Telefonnummer und bitte, wenn es geht, nicht zu lang mailen, damit die Kollegen recht schnell sich durchlesen können, um was es geht und was euer Anliegen ist. Hier ist Tara. Tara ist 24. Guten Morgen, Tara. Morgen. Morgen. Tara, also, um was geht's? Ja, also mein Thema ist, ich bin eine transsexuelle Frau, 24 Jahre jung. Ich bitte die transsexuelle junge Frau, mal das Radio ganz abzudrehen und den Ton vom Fernseher. Oder den Ton vom Fernseher. Okay. Warten Sie. Ja, also, warten Sie ganz kurz. Ja. Das ist so, also, ja, ich... Also, wir waren ja eine transsexuelle junge Frau. Genau, und ich habe ein sehr, sehr spezielles Thema, sage ich mal. Also ich lebe manchmal in einer Parallelwelt. Das heißt, dass ich den Ageplay-Fetisch auslebe. Also ich bin sehr affin für kleine Mädchen-Dinge, wie zum Beispiel Barbie-Puppen, Barbie-Spielen und so weiter und so fort, süße Kleidchen und so weiter. Mhm. Und habe mich auch selber mal im Internet schlau gemacht über diese Problematik, ja, da ich das Warum selber nicht verstehe. Ja, Moment, beschreib's erstmal noch. Also du schlüpfst gern in so eine Kinderfantasiewelt zurück. Genau. Und spielst dann mit Puppen, mit Barbie-Puppen. Genau. Ziehst du dich dann selbst auch kindlich an? Kind, als wärst du ein Kind? Ja. Ja, also, ja, ich habe so einen Hello Kitty-Tick, mag jetzt so süße Kleidchen zu tragen und... Ach, du kaufst dir denn so wirklich so kleine Kleidchen, dass du aussiehst wie ein kleines Mädchen? Ja, also da gibt es ja verschiedene Shops auch für solche Vorlieben, sage ich mal, oder für solche Lebenspraktiken. Ja. Und wie habe ich mir das dann vorzustellen? Dann ziehst du dich so an, holst deine Barbie-Puppe raus und was passiert dann in deinem Zimmer oder in deiner Wohnung? Ja, also ich lebe mit meiner Freundin, also ich bin in einer lesbischen Beziehung. Ja. Und meine Freundin, also meine Partnerin, die akzeptiert das auch, mhm, und toleriert das auch. Und ja, wir sind uns beide nicht so ganz schlüssig, wo die Ursache liegen könnte. Können wir gleich drüber sprechen, aber beschreib mir das doch mal, wie das dann geht. was machst du dann? Wie lange dauert das? Machst du es alleine oder ist deine Partnerin dabei? Ich mache es schon alleine, ja. Aber es ist manchmal auch so, dass ich dann schon so, ja, so, sag ich mal, das Kindsein, also das Leben in dieser Parallelwelt mit meiner Freundin eben halt so praktiziere, dass... Achso, du beziehst sie damit ein. Ja, schon. Dann, das ist ja also eine Art Rollenspiel quasi. Genau. Was genau, um nochmal zu fragen, was genau machst du denn dann, außer mit der Barbie-Puppe spielen? Ja, eben mich, ja, wie sage ich, das kindlich verhalten und so. Und was heißt das? Ja, also ich spreche nicht mit 24, also spreche so eher in der kindlichen Sprache, bin sehr, sehr affin für Barbie-DVDs und so weiter und so fort. Und das sind halt so... Krabbelst du auf allen Vieren auch dann durchs Zimmer? Nein, das mache ich nicht. Aber das würde dazugehören vielleicht. Ja, schon, aber nee, also das ist dann... So weit geht der Spaß dann doch nicht. Nee. Aber immerhin, die Sprache eines Kindes nimmst du dann schon an. Genau. Wie alt stellst du dich dann vor? Ja, also ich bin so meistens dann so zwischen 8 und 11. Achso, okay, dann muss man auch nicht mal auf allen Vieren rumkrabbeln. Genau. Mhm. Ja, und das sind... Und gibt es eine Puppenstube, mit der du spielst? Oder einen kleinen Backofen oder irgend sowas? Nee, also das sind schon eher so Barbie-Puppen halt, ja. Weil das ist ja halt die Traumate, die ja medizinisch gar nicht lebbar ist, als Frau, wo man halt, ja, damit lebt, ja. Und also das ist ja das Schönheitsideal. Mhm. Und aufgrund meiner Transsexualität ist das halt... ein Schönheitsideal, ja. Glaubst du, dass dieser Spaß, sich dann ab und zu in so eine Kinderfantasiewelt zu begeben, dass das mit deiner Transsexualität auch zu tun hat, mit deiner Transidentität? Ich denke schon, ja. Also meine Freundin und ich unterhalten uns öfters mal darüber. Hm. Und also ich bin der Meinung, dass ich halt als Junge auf die Welt gekommen bin. Und ich das Mädchensein in mir hatte und ich aufgrund, sag ich mal, ungünstiger Konstellation im Elternhaus. Ja, und das nicht ausleben konntest einfach damals. Genau. Und das holst du quasi jetzt als erwachsener Mensch nochmal so nach in diesen Rollenspielen. Genau. Wie lange spielst du dann Kind? Ja, also das ist unterschiedlich. Also mal dauert das schon ein bisschen länger. Also so zeitlich dementiert würde ich sagen, mal sind das schon so 4-5 Stunden. So lange? Das ist ja schon sehr lange. Ja. 4-5 Stunden. Und wie oft kommt das in der Woche vor zum Beispiel? Vielleicht so 3-4 Mal. Ach ja, dann ist das ja schon doch ein großer Bestandteil deines Lebens. Und wie lange machst du das jetzt schon? Du bist 24? Ich mache es eigentlich, ja, wie lange mache ich es? Ich mache es ein gutes Jahr vielleicht, ja, so ein halbes, dreiviertel Jahr. Aber auch interessant, dass du dann erst auf die Idee gekommen bist. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also, dass ich aufgrund, ja, wie gesagt, meiner Transsexualität eh schon so ein, ich mag einfach pink, rosa, Glitzer sowieso generell. Mhm. Auch Hello Kitty zum Beispiel ist auch etwas, was einfach total schön ist. Und, naja, ich spiele auf den Zeitpunkt an. Warum ist es vor einem Dreivierteljahr erst angefangen? Warum nicht schon vor 2-4 Jahren? Da warst du auch schon transsexuell. Ja, also weiß ich nicht. Kann man nicht so sagen wahrscheinlich. Weil nee. Das bricht dann halt irgendwann so raus. Da wäre doch eigentlich ein Traum für dich, wenn du... Hast du eine große Wohnung? Wir sind auf Wohnungssuche. Also noch etwas größer. Genau. Es wäre doch ein Traum für dich, wenn du ein Kinderzimmer hättest, wo alles so kindgerecht wäre und du dich da rein zurückziehen könntest. Genau. Das wäre schön für dich. Genau, ja, also das ist, im Internet gibt es ja mehrere Menschen, die so leben und hin und wieder mal in diese Rolle schlüpfen. Und dort habe ich in Foren auch nachlesen können, dass so einige sich dann sich eben kindgerecht eingerichtet haben. Sich ganz eingerichtet haben, kindgerecht. Mhm. Genau. Ja, du hast gerade die Ursachen angesprochen. Du hast natürlich jetzt schon selbst die Richtung gewiesen, dass es vermutlich wirklich bei dir mit der Transidentität zusammenhängt und dass du da was auslebst, was du nicht ausleben konntest. Ist das für dich, freust du dich darauf, wenn du dich entscheidest, da, jetzt gehe ich mal wieder so 3-4 Stunden Kind spielen? Also auf der einen Seite bringt mir das schon Freude, ja, weil ansonsten würde ich es da nicht machen. Aber auf der anderen Seite finde ich selber komisch, ja. Ich bin 24, ich bin eine 24-jährige transsexuelle Frau halt und ich denke, dass das schon irgendwo dann doch irgendwo auch irgendwo seltsam ist, obwohl ich durch Recherche im Internet halt auch kennengelernt habe, dass es mehrere Menschen gibt, unabhängig des Geschlechts, ja, die so leben. Und also auch die keine transsexuelle Identität haben, auch die machen sowas, da gibt es auch welche. Mhm. Wie weit bist du denn schon? Bist du operiert? Also am 3.5. Habe ich Vorgespräche für meine Hormontherapie und dann geht es los. Achso, das heißt, dann kommst du auch in Kontakt mit einem Psychologen oder mit einem Psychiater, das ist doch Bedingung, ne? Das ja genau, also nach dem transsexuellen Gesetz, was es ja extra für transidentische Personen gibt. Genau. Ist der Ablauf ja so, dass eine Hormontherapie, die kann man schon ohne Gutachten durchführen. Genau, aber später kommt dann der Gutachter. Ich will darauf hinaus, dann könntest du oder solltest du ja auf jeden Fall mit dieser Person, die ja dann wahrscheinlich auch sehr vertraut ist mit deiner Problematik oder mit deinen Fakten, mal darüber sprechen, was das genau bedeutet und wie er das einschätzt. Okay. Ja, dann das wäre, also ich möchte es halt nur verstehen lernen. Warum, ich verstehe, was du meinst. Warum meine Handlungen so sind, wie sie sind. Vielleicht, in dem Moment, wo du es verstanden hast, löst sich die ganze Sache wieder auf. Könnte auch sein. Okay. Ich würde gerne möchte dir auch gerne, Tara, noch ein Gespräch mit meiner Psychologin vorschlagen. Okay. Vielleicht hat sie auch noch einen Tipp für dich. Alles klar. Es kann auf jeden Fall nicht schaden. Du legst auf und die Heide ruft dich gleich an. Nicht sofort, aber in ein paar Minuten. Alles klar, ich bedanke mich. Alles Gute, tschüss Tara. Euch einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 Claudia. 32, guten Morgen. Hallo Domian. Claudia, um was geht's bei dir? Ja, mein Verlobter ist ein Fußfetischist. Also der steht auf, wenn die Füße riechen. Aha, ein Verlobter. Ja. Wie lange seid ihr verlobt? Wir sind jetzt knapp 1,5 Jahre verlobt. War dir das vorher klar, als ihr euch kennengelernt habt? Oder also am Anfang gleich klar, dass er draufsteht? Nee, also er hat mir den Rücken massiert und auf einmal merkte ich einen leichten Windhauch bei ihm an meine Fußspitzen. Mhm. Und ich wusste nicht, was ich da... Ich habe ihn vorher gewarnt, Achtung, nicht erschrecken, ich habe ein bisschen schwitzige Füße vom ganzen Zeit laufen und so alle... Mir taten die Füße weh, weil ich mit meiner Mutter unterwegs war und so alle. Und das fand er, also okay, er hat nichts gesagt. Ich so, komisch, nicht abschreckend. Für mich war es ganz Neuland dann. Mhm. Was hat er denn da mit deinen Füßen gemacht? Er hat sich die, kann man sagen, den Fuß fast genommen. Mhm. Und dann kann man sagen, an den Zehen komplett ab sich, wie man von Drogensüchtigen ja kennt, dass sie so eine Straße ziehen. Und so hat er dann über meinen Zehen dran geschnuppert. Aber nicht geleckt? Nein, geschnuppert, nur mit der Nase. Ah, ja. Nur mit der Nase. Und mittlerweile, wie sieht das mittlerweile aus? Also ich habe die, jetzt sind wir 2 Jahre zusammen, fast. Mhm. Und seitdem habe ich sie auch nicht gewaschen. Wie bitte? Was? Nein. Wie bitte? Du hast seit 2 Jahren deine Füße nicht gewaschen? Nein. Was bin ich froh, dass du nicht neben mir sitzt? Das riecht man nicht. Sagst du? Das merkst du gar nicht mehr. Wahrscheinlich riecht man es durch dicke Stiefel durch. Nein, das tut man nicht. Claudia, seit 2 Jahren nicht die Füße waschen. Mir wird ja ganz schwarz vor Augen. Nee, das ist, ich hab so ein extra so ein Fußpflegestein und so alle, dann, dass die Hautschüppchen abgehen und so alle, das riecht man dann ja nicht. Aber wenn man, aber ich hoffe mal, und gehe davon aus, dass du mal duscht. Ja klar, aber dann spezielles Duschen. Aber dass die Füße nicht nass werden. Dass die Füße nicht nass werden, wie geht denn das? Dann hängst du die Füße raus? Ich hänge meine Füße raus. Das heißt, seit zwei Jahren ist kein Wasser an deine Füße gekommen? Nein. Claudia. Die müssen doch stinken wie ein alter nein, Esel. Tun sie nicht. mein Verlobter fährt da total drauf ab. Was macht der denn jetzt mit deinen Stinkfüßen? Die ja nicht stinken, wie du meinst. Also was macht er jetzt mit deinen Füßen? Er schnuppert die dann ab. Und dann wird er rattig dadurch. Und ist dir das nicht ein bisschen zu... Ekelst du dich nicht davor? Ich sag immer, ja, sind Käsefüße. Das sagt er immer zu mir. Dann sagt er immer, ich bin ein Wildtier vom Sternzeichen her. Mhm. Und ich bin Nutztier. Also dir ist das wurscht, im Klartext. Mir ist das wurscht. Also mich stört das auch nicht. Dich befremdet das nicht? Nein, mich stört das überhaupt. Würdest du das bei ihm auch machen? Also ich mache auch, was er mag. Ja, aber du würdest nicht an seine Füße gehen? Nee, er ist kitzelig an seine Füße. Achso, aber dich würde es auch nicht anmachen, wenn er zwei Jahre die Füße nicht waschen würde. Das wäre nicht dein Ding. Und das würde mich auch nicht stören. Aber es würde dann müsste jeder mit drauf klarkommen. Natürlich, aber es würde dich nicht anmachen. Nee, das nicht. Ja. Aber bei mir reizt das, wenn er an den Füßen schnuppert. Ja. Ihr seid ja drauf. Ihr seid ja drauf. Ja. Und wir sind so glücklich. Also, wir können uns nicht beschweren. Unser Sexleben ist richtig ausgeprägt. Ich habe Ihnen letztens gesagt, willst du wieder Käse? Dann zieht er freiwillig meine Schuhe aus und meine Nylonsocken aus und so alle. Wäschst du denn deine Strümpfe ab und zu? Ich wechsle Strümpfe. Und wäschst du die Strümpfe auch? Nein. Nein, siehst du? Ich hab's mir doch schon gedacht. Das heißt, du wäschst deine Füße nicht und du wäschst auch deine Strümpfe nicht. Ich habe nur Nylons an. Ja. Und ich habe Nylonstrümpfe an. Also, ich stell mir gerade... Und ich lasse sie dann angenommen 8 Wochen an. tagtäglich. Und dann gebe ich ihnen die dann nachher so von... Ich sag mal, vom Supermarkt die Gemüsetüten mit. Ja, und dann? Und dann packe ich ihnen die ein und dann sagt er, ja gut, dann habe ich meinen Käse jetzt bei mir, dann habe ich meine Droge bei mir. Wie, und dann nimmt er die mit irgendwo hin? Dann nimmt er mit die in ein Auto rein. Ihr seid ja völlig daneben. Das gibt ja, für uns ist das normal. Natürlich. Dann nimmt er das mit ins Auto und fährt damit zur Arbeit, oder was? Ja. Das quasi, er hat sein Pausenbrot dabei und die Plastiktüte mit deinen... Nein, er hat das im Handschuhfach vom Auto liegen. Das sehen die Arbeitskollegen also, und so sehen das gar nicht. Claudia, weißt du, was ich nicht möchte, obwohl du natürlich eine sehr nette Frau bist, aber, ja. ich möchte nicht zu euch nach Hause eingeladen werden und dann hätte ich die Situation, ich sitze bei euch am Tisch und du läufst mit Strümpfen da rum. Das tue ich nicht, ich habe immer Schuhe an. Ach so, du hast zu Hause auch immer Schuhe an? Ich habe nur Schuhe an. Aber ich komme trotzdem noch nicht auf den Kaffee. Ich glaube, das ist mir da doch zu heiß. Das ist eigentlich ganz ulkig bei uns. Also wir führen ein ganz normales Leben. Wenn ich irgendwo hingehe, dann tue ich dann irgendwie Nylons wechseln. Die Nylon-Strumpfhose wechseln. Man sieht das dann auch nicht, weil ich meistens schwarze Nylons trage. Jetzt sag mir doch mal bitte, was du vom Beruf machst. Ich pflege seine Mutter. Ich bin die Pflegekraft davon. Ach so. Also seine Mutter ist demenzkrank und die pflege ich. Ah ja. Und weiß diese seltsame Obsession, die ihr da habt, die er hat, weiß das jemand aus eurem Freundeskreis? Ja. Meine Freundin weiß das. Die weiß das? Deine beste Freundin? Meine allerbeste Freundin, und was sagt die allerbeste Freundin dazu? Ja, wenn ihr Spaß dran habt. Also die nimmt das und so hin. Und ein Kumpel weiß das auch noch. Also ein guter Bekannter von uns, der wohnt so 30 Kilometer von uns weg, der weiß das auch. Ich sag nochmal zwischendurch, liebe Zuschauer und Zuhörer, falls jetzt jemand zufällig gerade reinschaltet, ich unterhalte mich mit der netten Claudia, die seit 2 Jahren ihre Füße nicht gewaschen hat. Stimmt, ne? Stimmt. Ja. Ganz genau. Mensch, Claudia, das wird aber ein Fest, wenn die Füße mal gewaschen werden, irgendwann. Das darf ich ja noch nicht. Irgendwann wirst du es machen. Ich darf es nicht, bevor er okay sagt, machen. Habt ihr Kinder? Nein, nee. Haben wir noch nicht. Gott sei Dank, das wäre ein schlechtes Vorbild. Ja, aber dann müssen die Kinder später mitleben. Mann, oh Mann. Claudia, also du hast uns etwas sehr Skurriles erzählt. Ich danke dir dafür. Ja, könnte ich noch zwei Autogrammkarten bekommen? Ja, dann musst du auflegen und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Wir wollen uns das gar nicht genau vorstellen. Wir wollen ja bei Stimmung bleiben jetzt und uns soll es ja nicht übel werden hier in der Sendung. 1.32 Uhr, Carmen. Carmen ist 31. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. Kannst du dir sowas vorstellen, was du gerade gehört hast? Ich muss jetzt erstmal dieses Vorgespräch verarbeiten, also unglaublich. Schon mal sowas gehört? Als Fetisch schon mal gehört, ja, aber so in der Form, ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, weil gerade Füße finde ich persönlich sowieso nicht toll, da kriege ich, oh nee. Und die muss man, finde ich, besonders gut pflegen, finde ich, weil es gibt nichts Abtörnderes für mich, als wenn jemand Fußgeruch hat. Ja, Mann. Ja, denke ich auch. Also, und die Vorstellung, dass sie, das ist ja schon sehr, sehr schräg, dass sie sich in die Dusche setzt, damit die Füße trocken bleiben, die baumeln dann raus. Ja, vor allen Dingen, das ist unnötig kompliziert. Also es ist unnötig kompliziert, ja, natürlich, ja. Aber sie wird es professionalisiert haben. In 2 Jahren wird sie es genau können. Ja. So, Carmen, du hast saubere Füße, davon gehe ich aus. Ja, alles so? Perfekt. Und über was reden wir beide? Ja, ich war am Samstag das erste Mal auf einer Ü100-Party. Ü100? Ü100, ja. Was? Also jedem, dem ich das erzähle, der stockt genauso wie du jetzt. Das bezieht sich nicht aufs Alter, sondern auf das Körpergewicht. Ah, eine, eine molligen Party. Ja, man kann es auch ganz klar ausdrücken, wie es ist. Also schon für dicke Leute. Eine Party für Dicke? Ja. Habe ich noch nie gehört, dass es das gibt. Ja, also ich weiß das auch erst seit einem halben Jahr. Und dürfen denn dann nur Dicke hinkommen? Nein, es dürfen auch Leute unter 100 Kilo rein. Also ich wollte gerade sagen, denn es gibt ja dünne Männer, die zum Beispiel auf dicke Frauen stehen. Es gibt dicke Frauen, die auf dünne Männer stehen. Genau. Das heißt, die muss man ja zusammenfügen. Es wäre ja dumm, wenn da nur dicke wären. Ja, und also wie gesagt, ich weiß das auch erst seit gut einem halben Jahr. Und jetzt letzten Samstag ist es das erste Mal dazu gekommen, dass ich halt auch auf dieser Ü100-Party war. Und wie war es denn da? Super, also ja? Kann man nicht anders sagen. Also von der Altersklasse her, was natürlich zweitrangig ist, war jedes Alter vertreten von 20 bis circa 60 Jahren. Ach so, so gemischt. So gemischt. Was für eine Musik spielt man da? Auch komplett gemischt. Wie ganz, ganz moderne Sachen, ein bisschen zu Oldies? Ja, wobei, ich sag mal, die Schlagerrichtung mit so ein paar Feten-Hits wie, weiß ich nicht, Über den Wolken oder Das rote Pferd, das ist halt zu kurz gekommen. Du hast mich 1000-mal belogen, sowas? Ja, sowas zum Beispiel. Das ist halt vollkommen zu kurz gekommen, aber das ist einfach, ich sag mal, eine DJ-Sache. Aber ansonsten, also es ist alles gespielt worden. Ja, und vom Gewicht her, ich sag jetzt mal, normale Kategorie von 50, 60 Kilo bis, ich würde jetzt mal schätzen, 200 Kilo, wenn nicht sogar noch einen Tacken mehr. Boah, fett. Im wahrsten Sinne des Wortes, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Wie sieht's bei dir aus? 162 Kilo. 162 Kilo. Groß. Ja. Ich muss immer nach der Größe fragen, kann ich es mir besser vorstellen. 1,75. Ja. Ja, viel das zu viel brauchen wir nicht drüber diskutieren. Müssen wir drüber reden, weißt du selbst, ne? Weiß ich selber. Und wahrscheinlich schon 1000-mal versucht, irgendwas zu machen und... Ja, auch. Ja. Und ja, ist jetzt auch der Grund, warum ich warum ich mich näher mit dem Thema Magen-Bypass-OP beschäftige, etc. pp. Aber das wird jetzt zu weit. Ja, genau. Ist denn lass uns über die Party noch reden. Ist denn irgendwas, ist denn was passiert? Hast du jemanden kennengelernt? Nein, war auch nicht meine Ambition. Ich wollte einfach überhaupt erstmal wieder raus, weil ich war schon länger nicht mehr so in der Disco unterwegs, weil... Finde ich eine tolle Sache, weil viele Leute, die übergewichtig sind, haben auch ein bisschen Scham, in so normale Discos zu gehen. Ja, also so extrem ist es bei mir jetzt eigentlich nicht, weil ich habe ganz gut Selbstbewusstsein, aber es ist halt trotzdem unheimlich nervig, wenn man an jeder zweiten Ecke doof angeguckt wird, blöde Sprüche hört. Ja. Und das hat man da halt... Also und da ist es normal, ne? Da ist es das normale, das Bild, ja. Ja, weil halt jeder also entweder selber übergewichtig ist oder aber mit übergewichtigen Leuten da ist und halt weiß, was auf einen zukommt. Wie ist das denn bei dir? Hältst du Ausschau nach einem... Ich gehe davon aus, dass du heterosexuell bist? Ja, bin ich. Ja. Hältst du Ausschau nach einem eher dickeren Mann oder nach einem Spargeltarzan? Ich glaube, zu dünn dürfte man bei mir nicht sein. Ja. Da würde ich mir, glaube ich, komisch vorkommen. Und ansonsten bin ich da vom Typ her nicht festgelegt. Also, ich sag mal, mittlerer Bereich bis, auch korpulenter Bereich ist vollkommen in Ordnung. Also 100 kann er gerne auf die Waage bringen oder noch ein bisschen mehr. Wie lange bist du schon übergewichtig? Das fing Grundschule ja nach. Der Grundschule fing das so langsam so an, immer mehr zu werden. Hattest du eine längere Beziehung schon? Ja, hatte ich. Und, aber ich bin jetzt auch schon wieder sehr lange Single, was halt auch natürlich mit dem Übergewicht zusammenhängt. Ne? Ja, ich glaube auch, dass dann viele Leute, würde mir genauso gehen, dass man da auch ein bisschen Hemmungen hat, vielleicht rauszugehen, wie du es gerade schon geschildert hast, in den Diskos, die Leute gucken alle. Und ja, und also es ist halt da so gewesen, es hat einen keiner blöd angeguckt, geschweige denn irgendwas gesagt. Ne? Und also für einen selber ist es halt auch mal ein ganz nettes Gefühl, weil man, also ich war halt in dem Moment an dem Abend definitiv nicht die Dickste im Raum. Das ist halt auch ein schönes Gefühl mal, ne? Wenn man dann quasi zu den Schlanken gehört. Ja, quasi. Ja. Wo, in welcher Stadt war das? Das war in Recklinghausen. In Recklinghausen, super. Und ich weiß, dass diese Partys wohl auch noch in Berlin stattfinden. Wo noch, weiß ich nicht. Da müssten dann... Ist eigentlich eine gute Marktlücke. Das könnte in allen größeren Städten oder Metropolen stattfinden. Findet auch, ich glaube, in Recklinghausen alle 2 Monate statt. Ja. Insofern... Also, unsere Claudia war auf einer Ü100-Party. Claudia hat einen Bagatti, der Anrufer. Ja, mit der möchte ich dich dann diesbezüglich nicht verwechseln. Danke. Und das war ein guter Eindruck. Du gehst wieder hin. Ja. Und kannst nur das empfehlen. Kann ich nur empfehlen, einfach um Spaß zu haben mit allen Leuten, mit denen man möchte. Und also es lohnt sich wirklich. Sehr schöner Tipp. Carm, ich danke dir für den Anruf. Ja, kein Problem. Wünsche alles Gute, viel Spaß und bei deinen all den Maßnahmen, die da anstehen, wünsche ich dir viel Erfolg. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Und hier ist eine Frau, vermute ich, die heute ist aber der Abend der ungewöhnlichen Namen. Urte. Stimmt das? Ja, hallo. Urte, 63. Ja, ist richtig. Ich bin eine Schicksalsgöttin. Eine Schicksalsgöttin, die heißt Urte. Von meinem Namen her. Von Urte her. So, du Göttin, über was unterhalten wir beide uns? Ja, also erstmal möchte ich sagen, zum Einstieg, eine Party fehlt noch. Die Party nämlich, wo Frauen und Männer sich treffen, die einen Liebhaber oder eine Geliebte suchen. Ja, wir unterhalten uns darüber. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich stehe im Moment auch nur Bahnhof, aber erzähl mal. Also, ich bin ja 63 und ich habe ungefähr seit 40 Jahren keinen Orgasmus mehr durch einen Mann erleben dürfen. Ja. Bist du denn verheiratet? Ich bin seit 25 Jahren in zweiter Ehe verheiratet. Und mein jetziger Mann hat kein Interesse an Sexualität. Von Anfang an nicht? Es war jein. Also am Anfang war eine große sexuelle Anziehung da. Von beiden Seiten? Ja, von beiden Seiten. Mhm. Aber ich denke mal... Wie viele Jahre hat die angehalten? Die hat eigentlich keine Jahre angehalten. Keine Jahre? Nee, denn es war eben so, dass ich meinem Mann sehr früh gesagt habe, ich kriege keinen Orgasmus, wenn wir zusammen sind. Mhm. Und ich war natürlich total unerfahren, sowohl über männliche Sexualität als auch über weibliche. Und er hat das dann als Schuldzuweisung aufgefasst. Aber das hätte ihn doch noch mehr anspornen können, dass ihr mehr ausprobiert, dass es dann zum Orgasmus kommt. Ja, also zum Ausprobieren war er überhaupt nicht der Typ. Ach so, dann hat ihn das so quasi abgewiesen oder er war, war beleidigt quasi? Ja, also ich denke, es hat ihn wohl sehr gekränkt und getroffen und er war halt sowieso ein Mann von seinen wenigen Erfahrungen mit 2 Frauen, mit seiner ersten Freundin und seiner ersten Ehefrau, mit der er 25 Jahre zusammen war, wo Sexualität entweder gar keine oder nur eine total verklemmte Rolle gespielt. Achso, er hat ja auch kein großes sexuelles Leben vorher gehabt. Hat er denn dann sofort quasi aufgehört, mit dir zu schlafen, als du das gesagt hast? Nee, wir hatten dann schon noch ein paar taghafte Versuche, aber dann kam noch hinzu, wir haben dann, ich war um die 40, er war um die 50, wir wollten dann noch gern ein Kind haben und es war überhaupt der erste Mann in meinem Leben, der mit mir ein Kind haben wollte. Und aber dann, da musstet ihr dann nochmal ran. Ja, aber das war dann eben für ihn besonders schrecklich, weil, gut, es ist dann 6 nach Uhrzeit, kannst du sagen, eben um die empfängnisfähige Zeit herum. Und ich habe es dann aber immer sehr schön gemacht. Aber ihr habt dann zusammen geschlafen? Nein, also nur vereinzelt, weil auch alles, wenn ich Kerzen angemacht habe oder Musik, das fand der alles schrecklich. Bist du denn schwanger geworden? Ja, ich bin dann aber nur durch eine von mir erdachte künstliche Befruchtung. Nur durch eine von dir erdachte künstliche Befruchtung? Ja, ja. Wie habt ihr das denn gemacht? Ja, es ist so, mein Mann ist Chemiker gewesen und er hatte so eine besondere Art, so eine ganz lange Pipette. Und er wollte dann lieber seinen Samen in so ein Gläschen abgeben, als mit mir zu schlafen. Ach, und dadurch bist du dann schwanger geworden? Ja, dann hab also gleich auf Anhieb, aber sein Sperma war sehr schlecht, also wir haben uns auch vorher untersuchen lassen. Ist denn aus der Schwangerschaft dann was geworden? Nee, leider nicht. Leider nicht, also du hast dann kein Kind bekommen? Nee. Und diese seltsame Sache mit der künstlichen Befruchtung, danach war wirklich dann Schluss zwischen euch beiden. Ja, also vor allen Dingen auch für mich, also ich war sicher auch ausschlaggebend, denn ich war seit meiner ersten Liebesbeziehung, die 5 Jahre gedauert hat, wo es eine sehr lebhafte Sexualität gegeben hatte, war ich schon von meinem ersten Mann her und dann von meinem zweiten Mann nur immer in der Bedienerrolle. Ja. Und das hat mich so angeödet. Ich wollte schon bei meinem ersten Mann, habe alles vermieden, dass er Lust hat auf mich. Ja, das heißt, du hattest einfach keinen Bock mehr auf diese komische, verquaste Sexualität und bist quasi jetzt du lebst in der Ehe, aber seit 24 Jahren kann man sagen, läuft da überhaupt gar nichts zwischen euch beiden. Ja, genau. Befriedigst du dich denn selbst? Ja, also ich befriedige mich selten selbst und das hatte auch alles eine umfangreiche Geschichte. Ich habe mich dann selbst intensiv auch in Psychotherapie mit meiner eigenen Sexualität beschäftigt, hatte mich dann auch schon vorher mit Tantra beschäftigt, hatte auch mir gewünscht, dass mein Mann mit mir solche Seminare macht, war alles nicht möglich. Psychotherapie hat er auch abgelehnt. Genau, so wie du ihn beschrieben hast, kann man das vergessen. Ja, und dann habe ich eben aber nach 15 Jahren langem Ringen miteinander, war er dann bereit, dass ich mir einen Liebhaber suche. Du hast ihn gefragt, ich habe Lust auf Sex, darf ich mir einen Liebhaber suchen? Ja, und er hat gesagt, ja, such dir. Ja, weil das ging natürlich hin und her. Ich war auch schon wirklich leicht mal also davor, mit einem Mann ins Bett zu gehen, habe mir es aber immer verweigert. Hast du denn dann einen Liebhaber gefunden? Ich hatte dann über 100 Zuschriften gekriegt und hatte leider keinen bleibenden Liebhaber. Ich habe dann... Gab es denn irgendeinen sexuellen Kontakt? Ja, gab es mehrere. Aber wenn du sagst, seit 40 Jahren keinen Orgasmus mit einem Mann, dann war da auch nichts bei. Nee, weil das war halt auch so, ich meine, ich habe das, also diese Männer, mit denen ich zusammengekommen bin... Jetzt haben wir, jetzt brummt etwas ganz doll, jetzt... Ist es weg, ja? Das habe ich halt gemerkt. Ich habe auch einfach die Eigenheiten der meisten Männer in Bezug auf sexuelle Wünsche und meine eigene. Ja. Die Diskrepanz habe ich einfach noch nicht gekannt. Ja. Hast du denn, wenn du mit dir alleine bist, einen Orgasmus? Ja, das habe ich dann. So, jetzt bist du 63 Jahre alt, hast eine sehr bewegte und ungewöhnliche Vergangenheit diesbezüglich hinter dir. Ja. Bist du immer noch verheiratet mit dem Mann? Ja, das war für mich auch klar von vornherein. Ja. Das habe ich auch in meine Annonce geschrieben, dass ich keinen neuen Ehepartner suche. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ja, das ist die Frage. Also ich habe es eigentlich zunächst mal für mich abgehakt, weil ich eben auch sehr schwierige, auch interessante und lehrreiche, aber doch letztendlich wenig erfreuliche Erfahrungen mit den verschiedenen Männern gemacht habe. Merkst du denn, dass so im Laufe des Alters oder jetzt in deinem Alter, das Interesse oder die Sehnsucht nach Sexualität auch ein wenig weniger wird oder abebbt? Ja und nein. Also für mich spielt da natürlich die seelische Komponente auch eine große Rolle und das Berühren. Ich werde ja eigentlich überhaupt nicht berührt, seit ich... Du lebst wie in der Wohngemeinschaft, wohnt ihr da zusammen? Ja. Wie hältst du das denn so lange aus, Ute? Wenn man so eine Sehnsucht hat, und du scheinst ja doch eine sehr sexuell interessierte und sehnsuchtsvolle Person zu sein, wie hast du das denn all die Jahre ausgehalten? Ja, ich meine, vielleicht hängen damit auch meine psychischen Probleme zusammen. Mhm. Kann sein, ich habe eine chronische Schmerzerkrankung, ich habe schwere Depressionen gehabt. Ja. Weiß ich nicht, ob das... Also ich denke manchmal, ich habe manchmal gemerkt, wenn ich mal mit einem Mann zusammen war, dann in dieser Liebhaberzeit, ich war wie beflügelt, ich hatte das Gefühl, ich hätte ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn ich Sexualität hätte. Ja. Bist du im Moment noch in einer Behandlung? Nee, ist leider keine Möglichkeit mehr. Also ich will noch mal in eine Klinik gehen, wenn das geht, weil ich halt auch noch diverse andere Probleme habe, die ich gerne, und auch diese Schmerzerkrankung würde ich gerne versuchen, nochmal anders. Weißt du, was wir machen jetzt, Orte? Ja. Meine Psychologin ruft dich jetzt mal an. Da hast du erstmal eine kostenlose Beratung hier von meiner Mitarbeiterin. Ja. Das ist ja schon ein sehr differenzierter Fall, den du mir da geschildert hast. Vielleicht können wir dir so ein bisschen helfen oder vielleicht den einen oder anderen Ratschlag noch geben. Ja, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und du wirst von meiner netten Psychologin, der Heide, zurückgerufen. Ja, vielen Dank. Danke für das Vertrauen, dass du uns das erzählt hast, und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ciao. Hier ist Britta. Britta ist 35. Guten Morgen, nicht Brigitta, sondern Britta. Hallo. Ja, genau. Hallo Britta. Domian. Britta, um was geht's? Ich dachte, es wäre vielleicht ganz interessant, dass ich zu erzählen habe, dass ich geheiratet habe. Also das an sich ist noch nicht interessant. Finde ich wahnsinnig interessant. Finde ich toll, dass du geheiratet hast. Finde ich auch, aber es waren so erschwerte Bedingungen, weil ich habe in der ägyptischen Revolution in Kairo geheiratet. Ach, das ist ja interessant. Ja, das war auch wirklich spannend. Volles Jahr. Also ich habe am 21.12., nachdem wir ein Jahr lang sämtliche Papiere besorgen mussten und eine Wahnsinnsrennerei hatten mit Dokumenten und, ach, es war unglaublich, ja, war das dann der Showdown. Also du hast in Ägypten einen Ägypter geheiratet. Genau, richtig. Du bist Deutsche. Genau, ich bin Deutsche und Innenarchitektin und habe in der Wüste gearbeitet. In der Wüste? Ja. In der Wüste als Innenarchitektin? Genau. Was gibt es dazu innen einzurichten? Also es gibt unheimlich große Investoren aus Saudi-Arabien, die da Einkaufszentren bauen. Ah, ach so. Und genau. Und das war total witzig, das war noch kurze Nebenbei-Story. Und zwar habe ich in einem Hotel in Ägypten den Finanzminister von Saudi-Arabien im Aufzug kennengelernt. Also so eine Elevator-Chance war das. Steinreicher Mann, aber den hast du nicht geheiratet. Nee, den habe ich zum Glück nicht geheiratet. Also das heißt zum Glück. Aber da wär's jetzt fein raus. Ja, oder hätte fein raus sein können, weil das Ganze gipfelte auch in einem Heiratsantrag, allerdings andere Baustelle, auch andere Geschichte. Aber das war wirklich hochinteressant. Durch den jedenfalls habe ich einen Job bekommen und habe in der Wüste ein Einkaufszentrum eingerichtet. Und mein Mann ist Architekt. Das ist ja verrückt. Wie das klingt, mein Mann ist noch so neu. Und habt ihr denn diese wahnsinnigen Umstände und Aufstände in Kairo denn erlebt? Genau, ich wollte eigentlich nach Kairo ziehen, weil ich natürlich auch dementsprechend ganz gute Jobchancen da hatte und das Land auch ganz toll fand. Mhm. Und es war halt wirklich so, dass wir das alles geplant hatten. Ich war zurück in Deutschland und 3 Tage später ist die Revolution ausgebrochen. Ja. Das heißt also, unsere Pläne wurden vereitelt und natürlich fühlt sich das nicht toll an, wenn man zusätzlich zur Sehnsucht auch noch im Fernsehen diese ganzen Bilder sieht und der Mensch, den du liebst, ist mittendrin. Bist du denn runtergeflogen? Ja, als alle zurückgeflogen sind aus Ägypten, bin ich hingeflogen. Das heißt, du hast das hautnah mitgekriegt, ja, was wir hier im Fernsehen nur gesehen haben. Wart ihr mit demonstrieren? Wart ihr mit auf den Plätzen? Ja, wir waren mit demonstrieren und ich habe auch versucht, also ich habe auch Germanistik und Journalismus studiert. Ja. Im ersten Leben und habe auch versucht, so die demokratischen Kräfte zu unterstützen, wenn man das so sagen kann, was alles eher studentisch und eher auf so Facebook-Ebene stattgefunden hat. Und ja, wir waren mittendrin. Das waren ja schon beeindruckende Bilder, die wir hier gesehen haben. Hattest du Angst um dein Leben? Es hätte ja auch alles eskalieren können. Hatte ich nie, zu keinem Zeitpunkt. Und es war zu jedem Zeitpunkt auch so, dass mir gegenüber, ich bin klar deutlich ersichtlich eine westliche Frau. Ja. Und auch nicht verschleiert oder sonst irgendwie. Hellgrüne Augen, also es war eigentlich klar, dass ich Koptin bin, also Christin. Mhm. Und die ist ja nur auch nicht so leicht haben da. Ja, aber das stimmt eigentlich so im Alltag wirklich gar nicht, weil unser Freundeskreis zum Beispiel ist extrem gemischt. Ja. Und die gebildeten jüngeren Generationen, da ist es kein Problem. Das kann ich wirklich so sagen. Ja, das glaube ich auch bei denen in der Schicht mit Sicherheit nicht. Ja. Ist dein Mann im Moment in Ägypten? Ja, und der kommt endlich am Mittwoch. Ah. Und kommt ganz nach Deutschland? Der kommt ganz nach Deutschland, ja. Wie schätzt ihr denn jetzt die aktuelle politische Situation in Ägypten ein? Was man hier so zu lesen und zu hören bekommt, das ist ja nicht sehr hoffnungsvoll. Ja, das muss ich leider auch bestätigen. Das ist halt wirklich sehr, die Leute, die demokratischen Gedanken vorantreiben wollen, sind schlecht organisiert, haben die finanziellen Mittel eigentlich nicht. Und die Islamische Bruderschaft zum Beispiel ist natürlich verdammt gut aufgestellt, extrem gut vernetzt. Das heißt, ihr habt Angst, dein Mann und auch du, ihr habt Angst, dass dieser Staat quasi mehrere Schritte rückwärts wieder macht? Ach, so verschärfst würde ich es nicht sehen. Ich finde gut, dass es angeschoben ist. Und ich finde auch, es hat sich unheimlich viel bewegt. Also in vielen Köpfen findet schon ein Umdenken statt. Aber man merkt einfach, dass der demokratische Prozess jetzt nicht von heute auf morgen realisierbar ist. Also das ist schon absehbar, dass es noch über Jahre gehen wird. Aber daraus höre ich, dass da eine gewisse Hoffnung ist. Ja, natürlich. Dass es irgendwann doch zu einer Demokratie ist es denkbar, dass eine Demokratie nach westlichem Vorbild in Ägypten irgendwann entsteht? Also irgendwann wäre das extrem zu hoffen, aber nach westlichem Vorbild, so weit würde ich nicht gehen, weil unsere Prinzipien, unsere Moralvorstellungen sind so diametral gegenübergesetzt, dass ich auch sagen muss, es gibt so viele Landsleute und auch von Russen und sämtlicher Europäer, die zum Teil da, keine Ahnung, in Miniröcken und weiß ich nicht, irgendwelchen Tanga-Strings durch die Stadt laufen und irgendwelche Moscheen sich irgendwie davor fotografieren lassen mit irgendwelcher Kippe und Sonnenbrille. Das ist halt nicht die beste Werbung. Und was ich wirklich interessant fand, war, dass mein Mann sich überhaupt, also der hat auch Germanistik studiert, wir reden Deutsch miteinander, dass seine Familie, kommt aus einer ziemlich guten Familie, natürlich uns oder mir gegenüber am Anfang Vorurteile hatte, wie eben diese Morallosigkeit und die kann ich nicht wirklich lieben. So europäische Frauen wissen nicht, was Liebe ist. Ja. So in dem Stil. Ja. Und ich ihn mal oder die Familie aufgeklärt habe, dass es andersrum gegenüber arabischen Mitbürgern genau die gleichen Vorurteile gibt. Ja. Und das fanden die total erstaunlich, weil die konnten sich nicht vorstellen, dass es sein könnte, dass man ein Araber, weil die so aufrecht sind, diese Familie Wenn man da so reinkommt in so eine Szene, kann man sich ja viel mehr intensiver austauschen. Absolut. Wenn jetzt die politische Situation nicht so wäre, wie sie im Moment ist, wärt ihr dann in Ägypten geblieben? Sofort. Ach so. Ja, ich wollte auch auswandern, wirklich. Das heißt, das kann vielleicht irgendwann dann noch sein. Ich wohne jetzt hier, wir sind in der Nähe von Frankfurt, das heißt also nah am Flughafen, sind 4 Stunden Flug, also wir werden definitiv versuchen, wir wollen halt beide Welten verbinden und wollen halt auch versuchen, wir haben so eine, also wir sind voneinander geschaffen, wir fliegen nebeneinander her. Ja. Und wir wollen auf jeden Fall zeigen, dass es definitiv nicht 80 Millionen Ägypter, die alle gleich sind und 80 Millionen Deutsche auch nicht, sondern dass es durchaus gute Menschen auf jeder Seite gibt. Sehr gut. Sehr schön, liebe Britta. Ja. Grüße deinen Mann herzlich von mir. Ja, danke, das mache ich. Alles Gute und schön, dass du angerufen hast. Ja, freut mich auch. Tschüss. Ciao. Und hier ist die Gerti, 67. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Schönen guten Morgen, Gerjen. So, Du hörst mich. Ich höre dich gut. Das ist prima. Über was reden wir beide? Wir beide reden darüber, über das Busunglück. Ach so, erstmal die Dame mit den 2 Jahren keine Füße gewaschen. Ja. Das ist sowas eklig. Ja, sehe ich auch so. Die hört mit ihrem, ich komme aus Köln. Höre ich. So. Ja. Die hört mit ihrem Mann rüben auf die andere Rheinseite nach Langenfeld. Und der nimmt doch noch die stickige Strümpfe mit. Mensch, wir wollen uns das gar nicht vorstellen. Der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. So. Aber jetzt zu deinem Thema. Jetzt zu meinem Thema mit dem Busunglück. Ah ja, das ist jetzt ein ernstes Thema. Das ist ein sehr ernstes Thema. Das ist ganz schlimm. Ich bin selber 28 Jahre Reisebus in und Ausland gefahren. Ja. Bist du Busfahrerin gewesen? Ich bin Busfahrerin gewesen. Ah, das heißt, du bist eine erfahrene Frau diesbezüglich. Ja. Ja. Und ob ich erfahren bin. Nur ich habe das mit 55 habe ich das aufgehört. Ja. Die Busfahrer stehen so unter Druck. Ja. Nun bist du eine Fachfrau. Wie schätzt du das denn ein? Wie konnte es zu diesem furchtbaren Unglück kommen? Also ich schätze mal, dass er eingeschlafen ist. Aber die waren... Die waren gerade eine halbe Stunde unterwegs. Und da saß ja noch ein anderer Busfahrer neben ihm. Die müssen sich da unterhalten haben. Ja, dann war er abgelenkt. Diese Thesen kamen ja heute auch schon auf, dass er irgendwie eine CD wechseln wollte oder sowas, am Autoradio, ich weiß nicht, irgendwas da gemacht hat. Okay, wenn der Beifahrer daneben sitzt, kann er sie einlegen. Der Busfahrer hat die Hände am Steuer zu haben. Eigentlich schon, ja. So, und ich hab's erlebt. Du kriegst eine Urlaubsbescheinigung, fährst morgens, habe ich gemacht. Ja. Ich fahre morgens behinderte Kinder. Mhm. Nachmittags bin ich alleine mit einem Kollegen, alleine nach Lorette Mar, am Gardasee, nach Italien, nach England. Ja. Wenn ich jetzt gesagt hätte, das ist mir zu viel, der Nächste hätte in der Türe gestanden. Ach so, so ein Druck herrschte da. Es herrscht unheimliche Konkurrenz und Druck in dem Busgeschäft. Und das war schon in deiner Zeit so? Das war in meiner Zeit so. Das wird heute dann noch schlimmer sein. Das wird heute noch schlimmer sein. Was? Und das ist schlimmer. Und was für ein furchtbares Unglück. Das ist ganz, also Jürgen, ich bin froh. Ich habe schon wirklich, ich bin mit 3 Busfahrern sind wir nach Frankreich gefahren. Mhm. Ich war in der Mitte, ich hatte sie in die Mitte genommen, mhm, weil ich mich da nicht auskannte. Ja. Da ist ein Fremder, der vorne war mein Kollege, ich war in der Mitte und hinter mir war einer aus Frankreich. Mhm. Der hat so gut aufgepasst, dass er eine Vollbremsung machen musste. Hat mich hinten erwischt und hat mich auf meinen Chef draufgeschoben. Ah. Dann war die Frankreich-Tour zu Ende. Aber ist jemand verletzt worden? Ja, ich. Du? Ja, ich hab das aber erst gemerkt, wie mir das Blut unten aus der Hose lief. Ach du lieber Gott. Gerti, jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ich freue mich trotzdem riesig, dass du da warst und wünsche dir alles Gute. Schöne Grüße hier in die Nachbarschaft. Jürgen, ich möchte 2 Autogramme von dir. Gerne, wir rufen dich immer an. Tschö. In der Technik, Moritz Güldenring, morgen.